Es gibt jetzt neue Truppen in der Sahelzone, die unter anderem Flüchtlinge aufhalten sollen, aber auch Islamisten bekämpfen sollen. Hier beteiligen sich mehrere Staaten dran, von Senegal über Burkina Faso. Was passiert da genau? Eigentlich handelt es sich hier um ein urkoloniales Projekt. Also die Truppe, die du ansprichst, ist die G5 Sahel-Truppe. G5 steht für die fünf Staaten Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad. Zusammengefasst wurden die Staaten letzten Endes im Zuge einer französischen Militärintervention 2013. Da hat Frankreich im Norden Malis interveniert und dann seinen Einsatz auf diese fünf Staaten ausgedehnt. Dann hat sich im EU-Sprech sozusagen für diese Staaten der Begriff G5 etabliert. Und dann kamen angeblich diese G5-Staaten auf die Idee, sozusagen Truppen aufzustellen, die sie sich aber gar nicht leisten können. Und bei der Gründungskonferenz saß da auch gleich der französische Präsident in der Mitte auf dem Podium, zwischen den Regierungschefs der fünf Staaten. Die Finanzierung versucht jetzt auch die EU zu organisieren. Also über 400 Millionen Euro wurden da auf einer Geberkonferenz vor 2 Wochen zusammengesammelt von der EU. 100 Millionen, von ihren Mitgliedstaaten auch nochmal knapp 100 Millionen. Man hat aber auch die USA und Saudi-Arabien ins Boot geholt, und mit diesem Geld sollen jetzt 5.000 Soldaten aus diesen fünf Staaten finanziert werden, um gemeinsam mit französischen Fremdenlegionen, also mit französischen Spezialkräften, da die Sahara zu patrouillieren. Sind Truppen, die finanziert werden von EU, etwas auch USA und Saudi-Arabien, und die können dann ja eigentlich nicht die Interessen vom Tschad oder von Mauretanien vertreten. Nee, sagen wir mal, die betreffenden Staaten haben ja, also mal jetzt abgesehen von Tschad und ein bisschen Mauretanien, eher kleine Armeen und vor allem ziemlich schlecht ausgerüstete, die also gar nicht imstande sind, da so Antiterror-Hit-and-Run-Einsätze tief in der Wüste in anderen Staaten durchzuführen. Das heißt, die ganze Logistik, Kommunikation, medizinische Evakuierung etc. werden dann durch die EU bzw. Frankreich zur Verfügung gestellt. Vielleicht dann in Einzelfällen auch durch die USA, die da ja auch in einem Konkurrenzverhältnis mit EU und so weiter stehen. Diese G5-Truppen, die werden nicht unter nationalem Kommando und auch nicht wirklich unter gemeinsamem Kommando stehen, sondern letzten Endes sozusagen die Fußsoldaten der Kolonialtruppen da darstellen. Ganz wichtig, wo ich glaube ich auch eine Intention hinter dieser ganzen G5-Geschichte sehe, ist, dass die EU da dauerhaft Basen sozusagen bereitstellt. Also da ist sie schon im Aufbau begriffen, zum Beispiel in Zentralmali jetzt die erste, von denen aus dann diese Einsätze unterstützt werden. Also ohne sozusagen Hightech und Logistik aus der EU werden die gar nicht handlungsfähig sein. Und das ist, glaube ich, auch der Plan, dass sich da dauerhaft die EU und Frankreich festsetzen. Es gibt ja auch noch eine UN-Mission in Mali, die sozusagen auch da so Koordinationspunkte, gemeinsame Stützpunkte für die neue Truppe stellen soll. Aber das verweist schon darauf, dass diese tolle neue Einsatztruppe, die da angeblich die langfristige Lösung darstellen soll, die ist davon abhängig, dass es die internationale Truppenpräsenz langfristig in der Region gibt. Du sprichst von langfristig, also das Projekt fängt wann an und wie lange ist das jetzt vorgesehen? Na, diese Truppe ist schon theoretisch seit fast einem Jahr im Aufbau. Gibt, wie gesagt, schon länger diese Operation Barkhane der US-Truppen in den betreffenden fünf Ländern, und die haben sich sozusagen davor auch schon lokale Truppen ausgeliehen, also sind mit tschadischen Soldaten in Mali aktiv gewesen und mit malischen Soldaten in Burkina Faso. Also die Praxis besteht in einer gewissen Weise schon. Jetzt wird eine neue Struktur drüber gebaut, eine internationalere, also vor allem EU-gestützte Finanzierung für diese französische Praxis herstellen soll und die, sagen wir mal, nach außen die sogenannte African Ownership simuliert, also so tut, als wäre das ein Projekt der betreffenden Staaten. Wie gesagt, die Dinge sind alle gerade im Aufbau. Die Finanzierungskonferenz hat vor 2 Wochen stattgefunden. Es wird jetzt so einen Coordination Hub in Zentralmali und noch so ein anderes gemeinsames Hauptquartier in Bamako im Süden Malis aufgebaut, beziehungsweise es wird jeweils aufgesetzt auf schon bestehende Strukturen der UN-Truppe beziehungsweise von Barkhane. Barkhane hat sein Hauptquartier in Tschad, das wird dann auch eine Zentrale dieser neuen Truppe sein. Also vieles existiert schon. Frankreich will nächstes Jahr Helikopter liefern, die Hangars will Deutschland bezahlen. Frankreich hat schon 5 Reaper-Drohnen in Niger stationiert. Die USA haben da 2 Drohnenbasen gebaut in den letzten Jahren. Also so eine großflächige Militarisierung der Region und der Aufbau von internationalen Stützpunkten und besonders EU-Stützpunkten, der läuft da schon eine Weile. Es gibt auch schon 2 EU-Ausbildungsmissionen, sogenannte Trainingsmissions, EUTM Sahel Mali und EUTM Sahel Niger, wo EUCAP, Kapazitätsaufbaumissionen, EUCAP Sahel Mali und EUCAP Sahel Niger, wo dann Polizei, Gendarmerie, Nationalgarde ausgebildet wird in den jeweiligen Ländern und auch zunehmend aus den Nachbarstaaten. Und es gibt auch schon seit 2003 eine EU-Trainingsmission in Mali, wo malische Soldaten ausgebildet werden. Jetzt will man zusätzlich noch so eine Militärakademie in Mauretanien bauen. Das sind aber, wie gesagt, auch alles Projekte, die schon länger und im Grunde auch unabhängig von der G5 Sahel-Truppe durchgeführt werden. Und das Ganze ist längerfristig angelegt? Ja, ganz offensichtlich. Es ist ja auch, ich glaube, das wesentliche Interesse eigentlich Frankreichs und der EU-Staaten ist der Aufbau von Militärbasen tatsächlich in der Region und auch von den USA. Die USA, die sich sozusagen auf so einem ganzen Streifen von West nach Ostafrika gerade ihre Drohnenbasen aufbauen und Frankreich sowas Ähnliches und die EU, die ja noch gar keine eigenen Basen hat, also sowas wie eine dauerhafte EU-Militärbasis gibt es noch nicht. Es gibt jetzt so ein paar, die sich rauskristallisieren und das ist eben in Djibouti in Ostafrika einerseits und in der sogenannten Sahelregion andererseits. Ich glaube, das ist eigentlich das längerfristige Ziel, weil das vorgebliche politische Ziel, das diese Truppe verfolgen soll. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemand ernst nimmt. Ich kann das ja nochmal kurz zusammenfassen, was sozusagen im Strategie-Politik-Sprech die Aufgabe dieser Truppe sein soll. Die soll sozusagen die staatliche Präsenz in der Fläche und die staatliche Stabilität und Kontrolle der Grenzen irgendwie sicherstellen und dadurch zu Frieden und Entwicklung beitragen. Ich glaube aber nicht, dass sozusagen so eine unter ausländischen Spezialkräften geführte multinationale Truppe, die da relativ geheim grenzüberschreitend agiert, wirklich die Souveränität der entsprechenden Staaten stärkt. Ich glaube, allein dieser ganze regionale Ansatz, wo man dann 5 Staaten irgendwie unter so eine quasi gemeinsame Kolonial-Militärverwaltung unterordnet, ist eigentlich diesem Ziel von Souveränität und Stabilisierung eigentlich entgegengerichtet.